7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio. Mein Name ist Ricky und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe und ich bedanke mich bei euch für 20 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir wirklich viel. Solltet ihr MMA Radio noch nicht auf iTunes bewertet haben, dann macht das doch noch schnell. Gebt am besten 5 Sterne, darüber würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr dann eh bei iTunes seid, dann könnt ihr mal nach meinem neuen Podcast suchen. Electric Kingdom. Das ist ein Podcast, ja, da poste ich so 10 Minuten Audio-Files, maximal 10 Minuten lange Audio-Files und spreche über Filme, die ich mir angeguckt habe, über Games, über alltäglichen Scheiß und ja, gebe im Endeffekt meinen Senf zu diversen Themen ab. Probiert's einfach mal aus, ich habe schon ein paar Folgen hochgeladen. Electric Kingdom, wie gesagt, heißt der Podcast. Ihr findet ihn auf iTunes, ihr findet ihn auf nonpg.de und würde mich freuen, wenn ihr Electric Kingdom abonniert und bewertet. Das wäre toll. Feedback grundsätzlich ist hier immer willkommen. Nicht nur für Electric Kingdom, auch für MMA Radio. Und dieses Feedback könnt ihr mir zum Beispiel über Twitter zukommen lassen. @mmaradio.de oder über Facebook. Einfach nach MMA Radio suchen. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schicken. mmaradio.de. Ne, Moment mal. mmaradio@nonpg.de. So ist es richtig. Und ihr könnt da natürlich nicht nur Kritiken loswerden, sondern auch Fragen und Themenvorschläge mitschicken. Gar keine Frage. Das geht alles. mmaradio.de ist die Homepage, die ihr ansurfen könnt, wenn ihr alte Folgen euch nochmal reinziehen möchtet oder zum Beispiel einen Kommentar unter einen Blogpost abgeben wollt. Auch da könnt ihr gerne Fragen stellen, Themenvorschläge schicken oder Kritiken loswerden. Gleiches gilt für YouTube und auch für SoundCloud. MMA Radio erscheint ja auch auf SoundCloud. Sollte da jemand SoundCloud als Lieblingsplattform gewählt haben, auch da findet ihr MMA Radio. Ihr müsst aber nach Non-PG suchen, sage ich schon dazu. Ja, Non-PG ist die große Titte, an der alle saugen und deswegen haben wir den Soundcloud-Kanal Non-PG genannt. Ja, da erscheinen dann alle Non-PG-Folgen, gar keine Frage. Dann kommen wir zu den Nachrichten der letzten Tage. Los geht's mit CM Punk. Viele fragen sich, wann ist es endlich soweit? Wann wird CM Punk sein Debüt geben? Und die Antwort ist, dauert noch ein bisschen. Denn CM Punk hat sich an der Schulter verletzt. Damit verschiebt sich sein Debüt um mindestens einen Monat. Stand heute wird's wohl noch 6 bis 10 Monate dauern, bis CM Punk dann zum ersten Mal in den Octagon steigen wird. Er hat sich, wie gesagt, jetzt an der Schulter verletzt. Das Ganze ist beim Training passiert. Duke Rufus, sein Coach, sagt, zuletzt hat CM Punk wirklich großartige Leistungen gezeigt, hat sich immer mehr entwickelt, ist immer besser geworden und man hat einfach so einen Leistungssprung feststellen können. Dennoch, sagt Duke Rufus, ist CM Punk erst bei der Hälfte des Weges angekommen. Die beiden haben ja so ein Agreement, dass Duke Rufus CM Punk Bescheid sagt, sobald er der Meinung ist, jetzt bist du 100% bereit, in den Octagon zu steigen. Und bevor Duke Rufus nicht der Meinung ist, dass CM Punk einen MMA-Kampf in der UFC gewinnen kann, vorher wird CM Punk auch nicht von der Leine gelassen. So muss man das mal sagen. Duke Rufus hat das jetzt so ausgedrückt, Punk hat bislang 50% des Weges zurückgelegt. Also da ist schon noch ein bisschen Arbeit. Da steht noch ein bisschen Arbeit an für CM Punk, aber Duke Rufus ist der Meinung, in 6 bis 10 Monaten sollte es eigentlich mit dem Debüt für CM Punk in der UFC klappen. Ich bin ja weiterhin skeptisch, ob es wirklich irgendwann zu diesem Debüt kommen wird. Man muss einfach berücksichtigen, CM Punk ist jetzt 36 oder 37 Jahre alt und hat seinen Körper in den zurückliegenden Jahren nicht unbedingt geschont. Er hat ja wahnsinnige Matches als Wrestler bestritten und die werden nicht spurlos an ihm vorübergegangen sein. Deswegen mache ich hier noch ein Fragezeichen dahinter, ob Punk wirklich dieses harte Training und diese Strapazen verletzt überstehen kann. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es hier und da mal wieder Probleme gibt, und Duke Rufus hat auch da eine ganz klare Meinung zu Sachen, zum Thema Verletzungen. Er sagt, wenn du nicht hundertprozentig fit bist, trainieren wir nicht mit dir und fertig. Also das ist natürlich nicht wie bei der WWE, wo halt dann drüber geworkt wird, sage ich jetzt mal, sondern sie wollen hier mit einem topfitten CM Punk arbeiten, und ich bin mal gespannt, ob das überhaupt möglich ist mit der Vorgeschichte, die CM Punk als Sportler hat. Das muss man definitiv berücksichtigen. Dann gab es eine Hiobsbotschaft am Freitagabend, kurz nachdem ich die letzte MMA-Radio-Ausgabe aufgenommen habe, musste ich lesen, Johnny Hendricks muss Kampf absagen. Der Grund war wohl ein Nierenstein und eine Blockade. Beides ist zurückzuführen auf den Weight Cut, den Johnny Hendricks oder in dem Johnny Hendricks steckte. Es war wohl so, dass er am Freitag einfach tierische Schmerzen hatte, schon am Donnerstagabend Schmerzen hatte, und irgendwann war es so schlimm, dass sein Team und er selber auch gesagt hat, jetzt geht's nicht mehr, wir müssen ihn jetzt ins Krankenhaus bringen. Da haben die Ärzte auch sofort gesagt, ja, hier sofort an den Tropf hängen, und da geht natürlich gar nichts mit dem Kampf. Man hat den Nierenstein entdeckt und er war natürlich total dehydriert. Das Problem bei Johnny Hendricks war mit Sicherheit auch, dass er zu schwer nach Houston gereist ist. Am Dienstag kam er an, 157 Pfund hat er auf die Waage gebracht. Das sind 26 Pfund zu viel. Also er musste noch 26 Pfund von Dienstag bis Freitagabend verlieren. Das ist Wahnsinn. Also das ist echt extrem viel. Er muss wohl auch im Vorfeld zu diesem Kampf schwerer gewesen sein als sonst. Beim letzten Kampf gegen Robbie Lawler wog er so 195, 200 Pfund. Jetzt hat er im Vorfeld stolze 215 Pfund auf die Waage gebracht. Also das sind nochmal 10, 15 Pfund mehr, die er einfach abbauen muss. Dazu kommt noch, dass er sich Anfang des Jahres von seinem Ernährungsberater Mike Dolce getrennt hat. Mike Dolce ist ja sehr, sehr teuer, sorgt aber eigentlich immer dafür, dass seine Kämpfer das Gewicht erreichen. Vielleicht hat Johnny Hendricks sich ja einfach gedacht, Mensch, ich habe jetzt lang genug mit Mike zusammengearbeitet, habe genug Kohle verloren, ich kenne die Tricks, ich schaff's jetzt selber. Es scheint aber nicht der Fall zu sein, dass Johnny Hendricks das alleine schafft. Und ja, für ihn hat sich, glaube ich, am Freitag einiges geändert, denn Dana White war natürlich richtig angepisst. Also ihm fällt ja kurzfristig der Co-Main-Event aus und hat sofort gesagt, Johnny Hendricks ist für mich jetzt ein Middleweight-Kämpfer und Tyron Woodley, sein eigentlicher Gegner, ist für mich der neue Nummer 1 Herausforderer auf den Titel, sprich Tyron Woodley wird auf den Sieger des Kampfes Robbie Lawler gegen Carlos Condit treffen. Dana war sehr, sehr aufgebracht, hat sich mittlerweile wieder ein bisschen gefangen, hat auch die Tyron Woodley-Aussage noch ein bisschen relativiert und hat gesagt, ja, es ist schon so, dass Tyron Woodley jetzt derjenige ist, der dann dran wäre, aber ja, der Kampf zwischen Lawler und Condit findet im Januar statt. Unter Umständen braucht dann der Sieger aus diesem Kampf vielleicht auch nochmal 3-4 Monate Regenerationszeit. Dann sind wir im April und die Frage ist halt, ob Woodley so lange warten will. Ja, das müssen wir jetzt mal abwarten. Die UFC und Dana White haben das dann also so ein bisschen relativiert, aber wenn man auf die Rankings guckt, ist ganz klar, dass Tyron Woodley die Nummer 3 hinter Lawler und Condit ist. Und wenn es dann wirklich so ist, dass Hendricks jetzt auch eine Gewichtsklasse nach oben gehen muss ins Middleweight, dann ja, sind das die drei, die in der Welterweight Division momentan das Sagen haben. Und der Rest muss erstmal an Tyron Woodley vorbei, sage ich jetzt einfach. Hendricks hat sich auch schon geäußert und er wurde natürlich darauf angesprochen, was jetzt ist. Ist er jetzt Middleweight? Ist er jetzt weiterhin Welterweight? Und er sagt, ja, es gibt halt nur die Möglichkeit, dass ich versuche, noch mehr Fett abzubauen oder ich muss ins Middleweight gehen. Ja, also das ist eine Bombenidee, die Hendricks da hat. Natürlich muss er versuchen, Fett abzubauen, wenn er ins Welterweight gehen möchte. Ich meine, man muss sich das echt mal vorstellen, wenn du die ganze Zeit mit 215 Pfund durch die Gegend rennst, das sind ja, jetzt nagelt mich nicht fest, aber das sind 100 Kilo oder so. 100 Kilo müssten das sein. Und dann wirst du runtercutten auf 170 Pfund. Das ist schon extrem. Ich weiß, er ist ein Wrestler und sein Körper ist das eher gewohnt, solche krassen Weightcuts, aber er wird nicht jünger. Und man muss sich seitens der UFC jetzt hier mal die Frage stellen, wie man ja dieses Weightcut-Problem in den Griff bekommt. Also ich habe mir jetzt überlegt, wenn die Jungs da Dienstag ankommen in der Fight Week und sich auf die Waage stellen müssen, ob man da vielleicht ein Limit einführen sollte, dass man sagt, okay, du darfst nicht mehr als 20 Pfund drüber sein. Also sprich, wenn Johnny Hendricks in Houston ankommt, muss der oder darf er maximal 191 Pfund wiegen. 20 Pfund, das kriegen wir hin in 3-4 Tagen, aber mehr nicht. So. Dann ist es natürlich auch wieder so ein bisschen ein Problem, weil es könnte ein Interessenkonflikt entstehen. Ja? Also wenn jetzt gerade beim UFC 194 Hauptkampf Conor McGregor auf Jose Aldo trifft und Jose Aldo kommt dienstags an und hat halt 21 Pfund mehr, dann sagt die UFC vielleicht, ach komm Mensch, der Kampf ist so wichtig, das können wir jetzt nicht riskieren. Ist okay. Und danach kommt Conor McGregor auf die Waage und der hat 22 Pfund mehr. Und dann sagt man, ja, es kommt bei dem Aldo, haben wir es auch gesagt. Also sprich, die werden sich nicht selber die Main Events zerschlagen und die werden alles versuchen, dass auch deutlich übergewichtige, in Anführungsstrichen übergewichtige Kämpfer irgendwie da noch das Gewicht erreichen. Und sie werden da auch so ein bisschen darauf vertrauen, dass die Kämpfer wissen, was sie tun. Aber es ist halt einfach nicht gesund, was da abläuft. Es ist einfach... Ja, also das ist halt gesundheitsschädlich und wenn du da ins Krankenhaus musst und an den Tropf gehängt werden musst und schon Nierensteine sich da irgendwie gebildet haben, ja, das klingt alles dramatisch, wenn ihr mich fragt, und die UFC muss sich irgendwas überlegen, wie sie dieses Weightcut-Problem ein bisschen in den Griff bekommt. Nicht, dass da wirklich mal irgendwann einer noch abkapselt. Das muss ja nicht sein, sage ich jetzt mal. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich schon direkt zu UFC 192 komme. Nee, das vielleicht noch. Shogun Hua plant seine Rückkehr für März bzw. April 2016. Er wurde ja zuletzt auch operiert und hat jetzt verlautbaren lassen, dass er ab Dezember wieder voll trainieren kann. Und er würde gerne gegen Rampage Jackson kämpfen. Shogun Hua sagt, wir, also Rampage und er, wir wollen den Kampf, die Fans wollen den Kampf und die UFC will diesen Kampf auch. Deswegen bemüht er sich jetzt darum, dass man das irgendwie zustande bringt. Am liebsten wäre ihm ein Kampf im April, denn da plant die UFC ja mit dieser riesen Stadiongeschichte da in Brasilien, Coritiba oder wie hieß der Ort? Ich habe es letzte Woche noch gewusst, Coritiba. Ich glaube, so hieß der Ort. Da wollen sie ein Stadion mieten und eine große Show in Brasilien veranstalten mit dem Main Event Fabrício Werdum gegen Cain Velasquez, Anderson Silva gegen Michael Bisping wird für diese Card gerüchtet. Und jetzt bringt Shogun Hua sich auch noch so ein bisschen ins Gespräch und sagt, er würde da gern gegen Rampage Jackson kämpfen. Man muss dazu sagen, Shogun Hua kommt auch aus Coritiba, also von daher wäre das für ihn natürlich dann nochmal was Besonderes, vor heimischer Kulisse im Stadion gegen einen der größten MMA-Kämpfer aller Zeiten, Rampage Jackson, zu kämpfen. Ob das Ganze wirklich dazu kommt, da müssen wir noch ein riesengroßes Fragezeichen dahinter machen, denn Rampage Jackson hat sich jetzt zu dem aktuellen Stand zu dieser Viacom-Geschichte geäußert. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Rampage Jackson hat ja Anfang diesen Jahres wieder einen UFC-Kampf bestritten. Und da war es so, dass es im Vorfeld Probleme gab, weil Rampage Jackson eigentlich noch einen Vertrag hatte mit Viacom. Das sind die Vögel, die Bellator unter ihren Fittichen haben. Dann hat ein Richter zuerst entschieden, er kann nicht antreten, weil er einen gültigen Vertrag mit Viacom hat. Dann gab es einen anderen Richter, der gesagt hat, er kann sehr wohl antreten, weil da viele Fragezeichen noch noch viele Fragen offen sind bezüglich des Viacom-Vertrages. Er hat dann seinen Kampf gegen Fabio Maldonado gewonnen und danach ging es sozusagen weiter mit den Rechtsstreitigkeiten zwischen ihm und Viacom. Und Rampage macht ein mögliches Karriereende jetzt vom Ausgang dieses Viacom-Rechtsstreits abhängig. Er sagt, ich glaube, dass ich bereits meinen letzten Kampf bestritten habe, denn sollte ich nicht aus diesem Vertrag rauskommen mit Viacom, werde ich definitiv keine Kämpfe für Bellator bestreiten und dann müsste ich zwangsläufig aufhören mit MMA. Denn er kann nicht in der UFC kämpfen, weil er eben den Vertrag mit Viacom hat. Er möchte aber auch nicht mehr bei Bellator kämpfen und er würde dann praktisch die Handschuhe an den Nagel hängen. Wäre natürlich schade. Ich weiß nicht, ob er damit auch irgendwie so ein bisschen öffentliches Interesse wieder auf diesen Fall lenken will. Es ist schwierig, da irgendwas dazu zu sagen, weil ich natürlich nicht weiß, was im Vertrag steht und ich denke mir halt, ich habe mir damals auch gedacht und ich denke es mir heute auch noch, die UFC hat ja normal auch eine gewisse Rechtsabteilung und die müssen doch diesen Vertrag mal geprüft haben, bevor sie Rampage Jackson als neuen UFC-Kämpfer dann vorgestellt haben. Also irgendjemand muss doch da mal drüber geguckt haben und gesagt haben, ja, der Vertrag, der ist nicht mehr gültig, du kannst bei uns jetzt kämpfen Und die Sache ist dann für uns erstmal erledigt. Und wenn Viacom dann noch was will, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Dieser Vertrag ist nicht mehr gültig und fertig. So. Das muss ja irgendjemand muss das doch mal begutachtet haben, was da eigentlich im Vertrag stand. Und das hinterlässt irgendwie so einen üblen Beigeschmack jetzt, dass die UFC vielleicht den guten Rampage jetzt so ein bisschen im Regen stehen lässt. Man hat diesen Kampf da über die Bühne gebracht gegen Fabio Maldonado und jetzt ist ja auch erstmal Ruhe im Puff und mal gucken, wie es weitergeht. Also ich kann es ganz schwer einschätzen, ob wir Rampage irgendwann nochmal sehen können in der UFC oder nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es zu diesem Shogun-Rampage-Kampf in Brasilien kommen würde, dann in so einem Stadion. Das wäre mit Sicherheit großartig. So, jetzt komme ich schon zu UFC 192. Da rufe ich mir mal die Card auf. Viel mehr ist nämlich nicht passiert in den letzten Tagen. Es gab zwar hier und da Interviews, aber nichts großartig Erwähnenswertes war mit dabei. UFC 192 war, also die Prelims waren großartig, fand ich. Die Maincard ging dann so. Mit Sicherheit hat Daniel Cormier gegen Alexander Gustafsson diesen Pay-Per-View rausgerissen. Phänomenaler Kampf. Ich habe den Kampf mit 49 zu 46 für Cormier gewertet. Kann aber auch verstehen, wenn man 48-47 wertet. Aber wie man darauf kommt, dass Gustafsson diesen Kampf gewonnen haben könnte, das ist mir eigentlich ein Rätsel. Sei es drum, großartige Leistung von Gas und von DC. Daniel Cormier wurde natürlich jetzt zuletzt gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Du bist nicht mehr der Jüngste. Und allzu viel solche Schlachten wirst du auch nicht mehr abhalten wollen im Oktagon. Könnte es sein, dass du vielleicht so langsam über den Ruhestand nachdenkst? Und DC hat gesagt, also er wird noch mindestens 2 Kämpfe bestreiten, bevor er in den Ruhestand geht. Denn er will auf jeden Fall noch einmal gegen John Jones kämpfen. Und da wird er ihn besiegen. Und dann wird es definitiv das dritte Match zwischen den beiden geben. Weil klar, dann steht es 1-1. Und man möchte sozusagen ein Rubber-Match und eine Entscheidung. Und spätestens oder frühestens dann wird er als MMA-Kämpfer zurücktreten. Er meint also, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Er bleibt uns noch eine Weile erhalten und man muss sich natürlich jetzt auch die Frage stellen, auf wen trifft er denn als nächstes? Sollte John Jones noch nicht so schnell zur UFC zurückkehren können oder die UFC hat noch was dagegen? Ich glaube dann, dass Ryan Bader als nächstes dran wäre. Ja, Ryan Bader besiegt Rashad Evans. Man muss dazu sagen, dass Rashad Evans nur ein Schatten seiner selbst war, wenn ihr mich fragt. Also da war, war schwierig, da einen guten MMA-Fighter zu erkennen. Kann aber Ryan Bader egal sein. Er hat eine gute Performance gezeigt und er sagt jetzt auch, klar, ich will den Titelkampf, aber wenn die UFC der Meinung ist, dass DC als nächstes gegen John Jones kämpfen soll, dann hätte ich auch nichts dagegen, jetzt erstmal nochmal einen anderen Kampf zu bestreiten. Und er nennt da zum Beispiel Glover Teixeira und sagt, ich habe damals gegen ihn verloren in Brasilien. Ich würde mir gerne diesen Sieg zurückholen oder die Niederlage ungeschehen machen und Glover Teixeira besiegen. Also er ist offen für die Pläne der UFC, egal wie auch immer die dann aussehen werden. Titelkampf oder eben sowas wie gegen Glover Teixeira. Müssen wir mal abwarten, wie es dann für Ryan Bader weitergeht. Gleiches gilt natürlich auch für Rashad Evans und Alexander Gustafsson. Gustafsson, der ja nach seiner Niederlage gegen Rumble Johnson schon gesagt hat, das hat mir so den Boden unter den Füßen weggerissen, dass ich wirklich darüber nachgedacht habe, aufzuhören. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Wenn du jetzt den dritten wichtigen Kampf in Folge verloren hast, klar, er hat gegen Jimmy Manua gewonnen, aber da brauchen wir, glaube ich, nicht großartig drüber reden. Er hat gegen John Jones einen wichtigen Kampf verloren, einen ganz engen Kampf. Er hat gegen Rumble Johnson einen wichtigen Kampf verloren und jetzt gegen DC seinen zweiten Titelkampf verloren. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Gustafsson, also dass es da im Oberstübchen gerade rattert. Macht das Sinn, hier sich weiter zu quälen oder reicht's nicht bis ganz nach oben? Müssen wir mal gucken, wie er sich entscheidet. Gleiches gilt aus meiner Sicht für Rashad Evans. Es wirkte auf mich so ein bisschen so, als ob er einfach so die alten Zeiten nochmal aufleben lassen wollte. Und vielleicht hat er, als er da für Fox Sports One als Analyst gearbeitet hat, sich die Kämpfe angeguckt und sich immer so gedacht, Mensch, da kann ich auch noch mithalten und ich will diesen einen Kampf nochmal abliefern und will den Leuten nochmal zeigen, wie ich es eigentlich drauf habe und so. Und dann steht er hier im Oktagon und wirkt wie ein ganz anderer Rashad Evans und hat uns eigentlich mehr oder weniger enttäuscht. Und auch er muss sich, glaube ich, die Frage stellen, ob das hier jetzt noch Sinn macht oder ob er sich eher eine andere Tätigkeit für das Wochenende ausdenkt. Also Rashad Evans muss da mit Sicherheit mehr nachdenken als Alex Gustafsson, da bin ich mir sicher, aber ja, also bei den beiden, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Was gab es sonst noch, was man hier erwähnen muss? Vielleicht den Kampf Joseph Benavides gegen Ali Bagotinov, nicht weil der so gut war, sondern weil uns das halt wieder so ein bisschen aufgezeigt hat, dass die Flyweight Division einfach ein Problem hat. Ja, also Joe Benavides besiegt hier zwar Ali Bagotinov, aber wenn ich die Leistung mit der von Demetrius Johnson vergleiche, dann muss ich halt sagen, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass Joe Benavides irgendwie Demetrius Johnson besiegen kann. Und dennoch ist Joe Benavides die Nummer 2 in der Flyweight Division hinter Demetrius Johnson aus meiner Sicht. Und das wiederum ist dann halt das große Problem. Wir werden, glaube ich, auf absehbare Zeit keinen ernsthaften Konkurrenten für Demetrius Johnson in dieser Division finden können. Vielleicht Henry Cejudo, aber da müssen sie sich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Der braucht einfach auch noch mehr Erfahrung im Octagon. Der muss sich noch weiterentwickeln können und es wäre halt schön, wenn es noch 3-4 andere Kämpfer geben würde in der Flyweight Division, die vor Cejudo jetzt erstmal einen Titelkampf bekommen könnten. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Die UFC hat keine Gegner für Demetrius Johnson und deswegen kommen so Leute wie Henry Cejudo relativ schnell ins Gespräch, einen Titelkampf zu bekommen und sie sind eigentlich noch nicht so weit und verlieren dann gegen Mighty Mouse und ja, dann haben sie halt schon wieder diesen Stempel der Niederlage auf der Brust und ja, es ist, also diese Flyweight Division ist ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt schon ein paar Kämpfer, die gut sind und die uns auch, glaube ich, Lust auf mehr machen, aber ja, Demetrius Johnson ist einfach so brutal viel besser als die anderen Vögel, dass es halt schwierig ist, da so eine schöne Competition entstehen zu lassen. Und Joe Benavides führt im Endeffekt das Feld der Verfolger an und ist von denen allen noch der Beste, aber auch da, ich habe es ja gesagt, glaube ich nicht, dass er gut genug ist, um Mighty Mouse zu schlagen. Aber naja, warten wir es mal ab. Juliana Pena besiegt Jessica Ai. Für mich war das ein toller Kampf. Ich habe mit dem Chris telefoniert am Sonntag. Der hat gesagt, oh, er musste den Kampf fast schon ausmachen. So fürchterlich fand er ihn. Ich fand ihn großartig. Also die erste Runde war ein bisschen ruhiger, sage ich mal. Da hat auch, glaube ich, Jessica Ai besser ausgesehen als Juliana Pena. Aber dann hat Juliana wirklich ein gutes Grappling gezeigt, auf dem Boden gute Aktionen gezeigt. Das hat mich schon beeindruckt. Wenngleich ich auch anerkennen muss, dass es zugeben muss, dass Juliana Pena definitiv noch nicht auf dem Niveau ist, dass wir jetzt über einen Titelkampf sprechen oder so. Ich glaube, dass für Juliana Pena eine Gegnerin wie eine Amanda Nunes jetzt interessant sein könnte. Das ist, glaube ich, das Kaliber, auf das sie sich jetzt mal einschießen kann. Und Jessica Ai, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, so richtig überzeugt hat sie mich in der UFC bislang noch nicht und auch in diesem Kampf konnte sie mich nicht überzeugen. Die Siege, die sie bislang erzielt hat, also das war einmal der gegen Leslie Smith, das war ein umstrittener Abbruch, umstritten machen wir mal ein Fragezeichen dahinter, da ist ja Leslie Smith das Ohr weggeplatzt, aber dennoch haben viele gesagt, Mensch, man hätte auch weiterlaufen lassen können. Und die andere Geschichte war das gegen Sarah Kaufman, das war ein umstrittener Split-Decision-Win für Jessica Ai, der später dann in einen No-Contest umgewandelt wurde, weil sie ja da irgendwie bekifft war, sprich, So einen richtig dominanten Sieg hat sie noch gar nicht auf ihrem Konto vorzuweisen. Und ich bin mal gespannt, wie es für sie jetzt weitergeht. Sie hat natürlich einen ganz großen Vorteil, glaube ich. Das ist der Look. Das gefällt der UFC, wenn eine Kämpferin ein bisschen geil aussieht. Da darf sie auch häufiger mal mittelmäßige Leistungen zeigen. So möchte ich es mal sagen. Yahir Rodriguez gegen Daniel Hooker. Dieser Yahir Rodriguez ist also phänomenal, der Vogel. Da musst du wirklich aufpassen. Also, was der da für Aktionen bringt im Octagon, ist großartig. Also ich weiß gar nicht, wie der Move heißt, wenn er so ein Vorwärtssalto macht und dich versucht, mit seiner Ferse zu treffen. Sowas habe ich, also ich habe sowas noch nie in der UFC gesehen und dann trifft er den Hooker sogar und der fängt kurz an sogar zu schwanken. Also tolle Leistung von Yahir Rodriguez hier in diesem kompletten Kampf. Daniel Hooker unheimlich tough, aber auch Rodriguez unheimlich tough, denn so wie es aussieht, hat er mit einem gebrochenen Fuß gekämpft. Jetzt muss ich mal überlegen, also ich weiß auch, dass DC sich im Kampf den Fuß wohl gebrochen hat, aber von einem der beiden hat man mittlerweile gehört, dass es Entwarnung gibt, dass es kein gebrochener Fuß ist, sondern nur ein verstauchter. Und jetzt, ich tendiere dazu, dass Rodriguez die Entwarnung gegeben hat, dass es nur verstaucht ist und bei DC ist der Fuß gebrochen. Irgendwie so war es. Aber beide haben sich in der ersten Runde schwer am Fuß verletzt und haben durchgehalten. Sowohl DC als auch Yahir Rodriguez. Und gut, Fakt ist eins hier, um nochmal auf Yahir Rodriguez zurückzukommen. Er wird nicht gegen die Top-Elite seiner Division solche Kämpfe zeigen können, weil die werden sich auf ihn einstellen und werden dann diese flashy Moves sich ausgucken und werden ihn dann, glaube ich, übel abfertigen. Es gibt schon einen Grund, warum man auf ganz hohem Niveau keine Vorwärtssaitos sieht, die darin münden sollen, dass du deinen Gegner mit der Ferse K.O. schlägst. Also da gibt's schon einen Grund, warum es das so in der UFC sonst nicht gibt. Und ich denke mal, Yahir Rodriguez hat viel, viel Potenzial und braucht vielleicht noch, weiß ich nicht, 2-3 Jahre, um dann ganz oben mit einzugreifen. Aber in der heutigen Zeit kann das ja auch ganz, ganz schnell gehen. Albert Tuminov besiegt Alan Jabbar. Ja, auch gut. Adriano Martins mit einer guten Leistung gegen Islam Makhachev mit einem schnellen Knockout. Rose Namajunas, tolle Leistung gegen Angela Hill. Und da hat man wieder gesehen, warum man damals bei Ultimate Fighter eigentlich davon ausgegangen ist, dass Rose Namajunas diese Strawweight Division erstmal anführen wird. Dann hat sie nicht gegen Tisha Torres, sondern gegen Carla Esparza das Ultimate Fighter Finale verloren und ist dann erstmal für eine Weile von der Bildfläche verschwunden und so ein bisschen hat man sie so aus dem Fokus verloren, habe ich das Gefühl. Und im Kampf jetzt gegen Angela Hill hat sie gezeigt, dass mit ihr zu rechnen ist in der Strawweight Division. Sie selber geht davon aus, dass sie gegen Johanna Jędrzejczyk eine gute Figur machen würde, aber ich meine, alles andere wäre auch Quatsch. Also du musst da als Kämpfer ja so eine Antwort geben. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass Rose Namajunas in den nächsten 12 Monaten sich so einen Titelkampf erarbeiten könnte. Ich bin mal gespannt, wie sie sich weiterentwickelt. Sie ist ja auch noch relativ jung und ich glaube, sie muss, wenn sie an was arbeiten möchte, und das wird sie mit Sicherheit wollen, muss sie versuchen, im Oktagon noch ein bisschen ruhiger zu werden. Sie hat das auch selber gesagt, sie ist häufig zu hektisch und will einfach zu viel auf einmal und dann ist er halt offen und macht Fehler und eine gute Gegnerin kann die ausnutzen. Angela Hill möchte ich nicht absprechen, dass sie keine gute Gegnerin war, aber sie ist auf nicht so einem hohen Level wie zum Beispiel eine Carla Esparza, das ist, denke ich mal, den meisten hier klar. So, Sage Northcutt gegen Francisco Trevino. Also irgendwie geht mir dieser Sage Northcutt tierisch auf die Nüsse. Der grinst sich da den ganzen Tag einen ab und redet von Gott und Kirche mit 19 Jahren. Das ist ganz fürchterlich. Und dann auch dieses extreme Gepusche seitens der UFC, dass man uns jetzt den Typen als neuen Superstar aufdrücken will. Das geht mir alles tierisch auf den Sack. Nichtsdestotrotz hat er hier eine gute Leistung gezeigt. Das muss man einfach anerkennen. Er hat davon profitiert, dass Francisco Trevino ausgerutscht ist, hat dann wirklich zig Schläge auf Trevino einhageln lassen. Ein paar sahen so aus, als ob sie auch auf den Hinterkopf gegangen sind, aber schwierig zu sagen. Es war, denke ich mal, jetzt nicht deutlich auf den Hinterkopf, sondern eher so seitlich. Ja, ist schwierig einzuschätzen. Trevino hat sich danach tierisch aufgeregt, dass er jetzt diesen Kampf verloren hat, aber aus meiner Sicht kann man da schon mal dazwischen gehen. Herb Dean war der Referee und ich bin schon der Meinung, er ist nicht zu früh dazwischen gegangen. Ich kann aber auch verstehen, dass Trevino sich aufregt. Er ist ja dann gleich aufgestanden, war offensichtlich nicht so angeschlagen, dass er nicht hätte weitermachen können, aber ja, manchmal musst du den Kämpfer auch vor sich selber schützen. Und für die UFC ist das natürlich ein Traumeinstand von Sage Northcutt gewesen, der einfach auf sich aufmerksam gemacht hat, eigentlich nur auf der Early Prelim Card stand und die UFC hat sich dann gedacht, Mensch, die Rose hat die Angela Hill so schnell besiegt, da packen wir einfach noch den Sage Northcutt Kampf mit auf die Fox Sports One Card und stellen den jungen Mann noch einem größeren Publikum vor. Und ich bin mir sicher, dass die UFC diesen Typen in den nächsten Monaten, / Jahren ordentlich vermarkten möchte. Wenn sie es geschickt anstellen, könnte das auch relativ gut funktionieren. Aber ich denke, dass viele Leute mit diesem ewigen Grinse-Gimmick und da habe ich ein Interview von ihm gesehen, dann redet der über jeden mit, also redet der mit Mr. an. Also immer, ja, Mr. White ist echt so ein toller Typ und er weiß genau, was er macht. Und es war so schön, als Mr. Rogan mich im Octagon interviewt hat und Mr. hier und Mr. da und dann grinst er wieder und freut sich schon wieder auf die Kirche und so. Und wenn ich das alles höre, da denke ich so, mein Gott, ey. Das ist so eine Pfeife. Mit 19, wenn ich mit 19 Jahren so geredet hätte, da hätte mir mein Vater das nasse Handtuch um die Ohren geschlagen. Sergio Pettis besiegt Chris Carriazo. Verrückt, dass das der zweite Kampf auf der Card war, wenn man sich überlegt, dass Chris Carriazo vor noch nicht allzu langer Zeit um den Titel gekämpft hat. Sergio Pettis gilt ja als einer der größten Prospects auch, oder mit als einer der größten Prospects so in der UFC. Mit einer guten Leistung, der gute Sergio Pettis am Ende der dritten Runde hat er wieder diesen Schlendrian drinne gehabt und es wurde mal kurzfristig noch eng für ihn. Chris Carriazo hat dann noch eine Submission angesetzt, die Pettis, glaube ich, noch nicht so richtig in Bredouille gebracht hat, aber definitiv war das nochmal eine Situation, die man aus Sicht von Pettis verhindern hätte können. Also es wirkt für mich immer so, dass Pettis die ersten zwei Runden wirklich seinen Gameplan sehr, sehr gut beibehält und das zeigt, was er kann. Und in der dritten Runde dann immer so ein bisschen Angst davor bekommt, dass er jetzt diesen Kampf noch verlieren kann und natürlich automatisch dann mehr Fehler macht. Also es ist wie wenn du dir, weiß ich nicht, in den Finger schneidest und du die ganze Zeit denkst, oh, bloß nicht drankommen und natürlich bei jeder Bewegung schlägst du deinen Finger irgendwo an oder weißt du, guck, ihr wisst, was ich meine. Man hat irgendwo eine Verletzung und haut sich da immer wieder dagegen. Und so wirkt es bei Sergio Pettis. Er denkt sich die ganze Zeit, jetzt bloß keinen Fehler machen in der dritten Runde und natürlich macht er dann die Fehler. Denn die ersten zwei Runden hat er, ich würde schon sagen, dominiert und dann in der dritten Runde, ja, wurde er einfach nachlässig und Chris Carriazo hat mit seiner Erfahrung fast davon profitieren können. Am Ende hat es nicht gereicht und ich bin auch ein bisschen froh, dass der gute Sergio Pettis jetzt mal einen Kampf gewonnen hat. Der ist gut, das sieht man auch und der braucht irgendwie Selbstvertrauen und ich glaube, es tut ihm auch gut, wenn er nicht zusammen mit seinem Bruder auf einer Card steht und die beiden sich separat voneinander auf ihre Kämpfe vorbereiten können. Ich glaube, es macht mehr Sinn und ja, Sergio Pettis, gute Leistung gezeigt, definitiv. Genauso wie Derek Lewis, wobei er hat halt mit einem extrem guten Ground and Pound Victor Pesta besiegt. Victor Pesta sah am Anfang eigentlich deutlich besser aus als Derek Lewis und hat den Kampf ja, zunächst eigentlich so bestritten, wie er sich das vorgestellt hat, glaube ich. Und ich denke mal, dass Pesta die ersten, na, auf jeden Fall die erste Runde gewonnen hat und dann wurde der so ein bisschen müde. Also es ist merkwürdig, dass er dann nicht mehr das Tempo, was ja eigentlich gar nicht so hoch war, von Derek Lewis mitgehen konnte und einfach ein bisschen abgebaut hat. Also das war, glaube ich, hier das Problem, warum der Tscheche diesen Kampf verloren hat. Derek Lewis, The Black Beast, also wieder mal mit einem Sieg. Ich war ja damals wirklich, also, oder ich, anders gesagt, ich bin auf den Hype-Train mit aufgesprungen, als Derek Lewis Carlos Augusto Inocente besiegt hat. Das war bei diesem Ultimate Fighter 19 Finale. Da habe ich gedacht, Alter, das ist ein Biest, das ist wirklich ein Biest. Und dann hat Matt Mitrione mit ihm relativ kurzen Prozess gemacht. Und ich glaube auch weiterhin, dass Derek Lewis noch viel, viel Arbeit vor sich hat, aber er hat halt auch unheimlich viel Power und gegen mittelmäßige Gegner reicht das dann aus. Also da kannst du dann auch halt einfach mal einen guten Punch landen, die sind für sowas anfälliger und kannst dir dann den Sieg holen. Ich glaube, wenn dann härtere Gegner auf ihn warten, wird das nicht mehr ausreichen und dann wird er auch weiterhin seine Kämpfe verlieren, leider Gottes, aber vielleicht entwickelt er sich dann auch noch ein bisschen weiter. Das war's mit MMA Radio für heute. Am Freitag gibt's eine neue Folge mit noch mehr News, ganz versprochen, schöner Satz zum Schluss. Versprochen, lassen wir's einfach mal dabei und wie gesagt, hört mal bei Electric Kingdom rein, wir hören uns am Freitag wieder, bis dann.